Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute möchte ich Sie mal wieder auf Wanderschaft mitnehmen, aber die Wanderer, die bei uns ankommen in Florida, die sind dann erstmal angekommen. Das heißt, wandern tun sie meistens aus Deutschland heraus und dann ins Ausland. Sie müssen 3 Jahre und einen Tag wandern und in dieser Zeit müssen sie so und so oft arbeiten. Und das Arbeiten machen sie zwischendurch. Das heißt, es wird nicht die ganze Zeit gearbeitet. Es wird auch viel gereist. Und solchen Reisenden bin ich immer mal wieder begegnet. Und der, dem ich am weitesten entfernt begegnet bin, ist in Daytona in Florida. Und das ist natürlich sehr interessant, denn wer erwartet da einen deutschen Zimmermann mit großem schwarzen Hut und großer Wanderschaftskluft? Aber Bernd Martens ist so ein Zimmermann. Und zwar gehört er zu dieser Vereinigung der rechtschaffenen fremden Zimmer- und Schieferdeckergesellen. Das heißt, sie leben in der Fremde oder sie sind in der Fremde oder sie reisen in die Fremde. Und diese Vereinigung ist etwas ganz Besonderes. Und wer diese Kluft kennt und die immer mal wieder sieht, der fragt sich wahrscheinlich, was hat es denn damit auf sich? Und wir haben uns heute in unserer Sendung dem verschrieben, dass wir Ihnen ein bisschen mehr dazu erklären. Bernd selbst habe ich gesprochen und er hat uns auch erklärt, aber ich will Ihnen einmal von der Startseite der Selbstdarstellung der Vereinigung selbst berichten und Ihnen das ein bisschen vorlesen und auch erzählen. Die Vereinigung, nämlich die Vereinigung der rechtschaffenen fremden Zimmer- und Schieferdeckergesellen, ist und verfolgt unter anderem den Zweck, das Reisen den Gesellen der Bau- und Holzberufe, Zimmerer, Schieferdecker, Betonbauer und Tischler, nahezubringen, sie zu unterstützen und zu fördern, damit sie ihre handwerklichen Fähigkeiten weiterentwickeln können. Und das kann man natürlich, wenn man von Ort zu Ort reist und immer mal bei einem fremden Herrn sozusagen, bei einem Meister arbeitet. Und ich habe natürlich auch immer die Frage gestellt, besonders bei den Jüngeren, denen ich immer mal begegne, ob man sich dann nicht auch in dem Betrieb selber so wohl fühlt, dass man gar nicht mehr weiter möchte oder dass man zurück kann. Und das haben mir einige erzählt, wollen sie auch machen. Aber dass dann da gerade die Zimmermannstochter sitzt und auf sie wartet, das ist nicht immer der Fall. Gesellen, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, unverheiratet sind und das 30. Lebensjahr nicht überschritten haben, sind bei unserer Vereinigung willkommen. Also jung muss man schon sein, gleich welcher Religion, Nationalität oder politischer Anschauung. Das heißt, wir sind überparteilich, tolerant und achten die Menschenrechte. Unser Anliegen, sagt diese Vereinigung, ist es, die von den mittelalterlichen Zünften althergebrachten Regeln und Rituale, die es nach wie vor bei uns gibt, anzunehmen, zu respektieren und zu leben. Hierbei geht es im Wesentlichen um die gegenseitige Achtung, Solidarität und um eine gute handwerkliche Zusammenarbeit. Also ein sauberer, ehrlicher Umgang miteinander, der ein unkameradschaftliches Verhalten oder Ähnliches ausschließt, ohne jegliche Kompromisse. Es gilt in unserer Vereinigung das in die Hand versprochene Wort, wie es früher üblich war. So bleibt unser Motto. Na, also das Motto, meine Herren, das ist gar nicht zu lesen. Da müsste man jetzt, hier ist es, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, na bitte. Also mit einem Mausklick kann man sich das also auch ein bisschen bildlich machen oder lesbar machen. Bereits in der Mitte des 14. Jahrhunderts, und hier geht es natürlich um die Geschichte dieser Vereinigung, der Vereinigung der rechtschaffenen, fremden Zimmer- und Schieferdeckergesellen, Also bereits in der Mitte des 14. Jahrhunderts hat es ähnliche Gesellschaften einzelner Berufsgruppen neben den Zünften gegeben. Denn schon zu dieser Zeit begaben sich die Handwerksgesellen auf Wanderschaft, um anderen Orts ihre Erfahrungen und ihr Wissen um das eigene Handwerk zu erweitern. Das Ziel eines jeden Gesellen war es, immer nach seiner Reisezeit, wenn möglich in der Heimatstadt, den Meistertitel zu erlangen. Das Wandern der Gesellen war speziell in Deutschland seit der vorgenannten Zeit ein wichtiger Bestandteil der meisten Handwerksberufe. Während der Wanderjahre gab es Höhen und Tiefen, wie zum Beispiel Stadtbrände mit dann folgender reger Bautätigkeit, Verbote der Obrigkeit, Kriege oder Pestjahre. Aber das Reisen hat gerade bei den Bauberufen nie aufgehört. Das ist auch der Grund dafür, dass es unsere Vereinigung in dieser Form noch heute in Deutschland gibt. So konnte die altehrwürdige Tradition des Gesellenwanderns durch die perfekte Organisation, die die Jahrhunderte weiter oder über die Jahrhunderte weiter bestehen. Selbst politischen Umstürzen, die oft mit verheerenden Kriegen einhergingen und den wirtschaftlichen Veränderungen, ganz besonders im 19. Jahrhundert mit der anwachsenden Industrialisierung, brachte nur geringe Einschnitte für die reisenden Bauhandwerker. Schon sehr früh bildete sich ein Herbergs- und Unterstützungssystem, das den reisenden Gesellen die nötige Unterkunft und Fürsorge gab, die nach einem beschwerlichen Wandertag gerne angenommen wurde. Die Zimmerleute gehörten, wie auch andere, zu den geschenkten Handwerken. Das heißt, dem zureisenden Gesellen wurde das Geschenk gemacht. Das war in der Regel Schlafen, Essen und Trinken frei für ein oder zwei Tage. Auch diese Tradition haben wir in unserer Vereinigung beibehalten und bewahrt. Um auf die jüngste Zeit der Geschichte einzugehen, also das 20. Jahrhundert, sollte man wissen, dass das Dritte Reich für unsere Vereinigung große Einschränkungen mit sich brachte. Doch obgleich wir zu keinem Zeitpunkt durch das Regime verboten waren, kam das Wandern während der Kriegszeit des Zweiten Weltkrieges verständlicherweise zum Erliegen. Aber schon im Jahre 1946 fanden sich die alten einheimischen Kameraden, die den Krieg überlebt hatten, wieder zusammen und ließen die Gesellschaften wieder aufleben. Inzwischen gibt es viele der ursprünglichen Gesellschaften im Inland und der Schweiz wie vor dem Kriege. Im entfernteren Ausland wurden Gesellschaften von rechtschaffenen fremden Gesellen gegründet, die zum Teil dort ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben und so als Einheimische für den Erhalt der einzelnen Gesellschaft sorgen. Um zu veranschaulichen, wo überall im Ausland Gesellschaften von unserer Vereinigung bestehen, sind zu nennen Amerika, Afrika, Australien, Kanada, Neuseeland, Schottland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Österreich und Schweiz. Zusammenfassend lässt sich unsere Vereinigung so charakterisieren. Wir sind eine über Jahrhunderte gewachsene, zünftige Gesellschaft, die alte Traditionen des Bauhandwerks pflegt und fortführt, mit dem Gedanken, das gesellschaftliche Miteinander zu fördern, das fachliche Können auszubauen und die eigene Persönlichkeit zu stärken. Darum sollte diese Tradition des Gesellenwanderns auch erhalten bleiben und an die folgenden Generationen weitergegeben werden. Denn die zünftige Wanderschaft ist heute so aktuell wie vor Hunderten von Jahren. Auf der europäischen Ebene kam es schon 1952 bei der 2000-Jahr-Feier von Paris zu Kontakten mit den französischen Gesellenvereinigungen, die es dort in ähnlicher Form von alters her gibt. Diese Kontakte wurden im Herbst des gleichen Jahres in Hamburg vertieft, nachdem unsere Vereinigung der rechtschaffenen Fremden Zimmer- und Schieferdeckergesellen sowie rechtschaffenen Fremden Maurer- und Steinhauergesellen, die französischen Compagnons, zu einem Gegenbesuch eingeladen hatten. Das erfreuliche Resultat war das erste Europatreffen der reisenden Handwerksgesellen 1953 in Luxemburg, das trotz einiger damals noch üblicher Pannen ein großer Erfolg wurde. Deutsche und französische Gesellen waren ohne Vorbehalte brüderlich vereint. Es folgten weitere Treffen im Jahre 1958 in Hamburg, 1963 in Kopenhagen unter Teilnahme der skandinavischen Gesellenverbände Bei dieser europäischen Zusammenkunft sagte der damalige dänische Außenminister Per Hækkerup, die reisenden fremdgeschriebenen Handwerker waren die ersten echten Europäer. Die vierte Versammlung fand 1968 in Versailles und Tours statt, bei der es zur Gründung der Europäischen Gesellenzünfte, CEG, kam. Die Gründungsmitglieder waren a. die rechtschaffenen fremden Zimmer- und Schieferdeckergesellen Deutschlands, die rechtschaffenen fremden Maurer- und Steinhauergesellen Deutschlands, c. der Dachverband vielgereister Skandinavier, skandinavische Gesellen, SBH, d. Nationaler Verband der Gesellen der Bauberufe und angeschlossene Zweige, FNCMB, und e. Gesellenvereinigung der Gesellen Tour de France des Devoirs Unis, UC. Der erste gewählte CEG-Präsident war Jörn Petersen, rechtschaffener fremder Zimmerer. Beim fünften Europatreffen, Generalversammlung 1973 in Neuenburg, Schweiz, wurde Peter Schwarzbich, rechtschaffener fremder Zimmerer, als zweiter Präsident für 5 Jahre gewählt. 1978 fand das sechste Europatreffen in Hamburg statt, wo ein weiteres Mitglied bei der CEG aufgenommen wurde, und zwar die Fédération des Métiers et du Bâtiment Belgiens. Präsident wurde der Franzose Louis Marguet. Am 21. Mai 1980 kam es in Basel, Schweiz, zu einer außerordentlichen Generalversammlung, bei der die Rolandsbrüder, Freiheitsbrüder und die Freien Vogtländer nach ihrer Antragstellung der CEG beitraten. Bei dem Europatreffen 1983 in Brüssel, Belgien, wurde von der Generalversammlung beschlossen, die CEG umzubenennen, und zwar mit dem Zusatz Konföderation. Es heißt jetzt also Confédération, Compagnonnage, Europäische Gesellenzünfte, CCEG. Die weiteren Europatreffen fanden 1988 in Lyon, Frankreich, 1993 in Nürnberg, 1998 in Genf, Schweiz, 2003 in Rennes, Frankreich und 2008 in Odense, Dänemark statt. Seit diesem Treffen gab es eine einschneidende Veränderung für den CEG, Vorsitz, Rotationsgesellschaft, und die alle 5 Jahre stattgefundenen Europatreffen der europäischen Gesellen werden in diesem großen Rahmen nicht mehr organisiert. So viel zu der Einführung, einer kleinen Einführung in die Vereinigung der rechtschaffenen fremden Zimmer- und Schieferdeckergesellen. Ich darf Ihnen sagen, dass wir das große Vergnügen haben, alljährlich in seiner Wanderkluft Bernd Martens hier in Florida vorzufinden, der älteste dieser Gesellschaft ist. Und wir hoffen, dass er, wenn er es nicht mehr machen sollte, denn das Jahr 2020 war ja ein Jahr, wo kein Heritage Fest stattfand und wir ihn vielleicht auch nicht wiedersehen werden. Dort hat er dann in Daytona seinem jüngeren dänischen Kollegen, wie er uns in dem Interview sagen wird, wahrscheinlich seine Position weitergegeben. Und ich werde natürlich in dem Buch der Zimmerer, das sie immer mit sich führen, die Wandergesellen, sehen in der Zukunft, wer dann hier für Daytona eingetragen ist als Anlaufziel. Denn Essen, Schlafen und ein, zwei Übernachtungen gibt es ja dann immer, wenn die jungen Männer unter 30 dann auf Wanderschaft gehen und sich dann auch hier in den USA bei jemandem einfinden möchten. Da stand bis jetzt immer Bernd Martens an der Spitze als die Anlaufstelle in Florida. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei dem Interview mit Bernd Martens, das ich vor einigen Jahren beim Heritage Fest in St. Petersburg, Florida damals mit ihm geführt habe. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt viel Spaß bei der weiteren Sendung und bei dem Gespräch mit Bernd Martens wünscht. Wer Sie sind und warum Sie so einen schönen großen schwarzen Hut tragen. Bernd Martens und ich bin der Altgeselle von Daytona Beach von der Zunft. Deswegen habe ich die Kluft an heute mit dem großen Hut und den weiten Hosen. Und jetzt ist das Fest von den ganzen Deutschen hier. So, da muss man natürlich mitmachen. In Florida sind wir jetzt 38 Jahre. Und wo wohnen Sie jetzt? Sie sind an der Ostküste, ne? An der Ostküste, Daytona Beach, Florida. Und welche Zunft? Das ist, muss man sagen, ja, es gibt ja verschiedene. Wir sind die älteste Zunft, die rechtschaffenden Fremdenzimmerer. Und 1982 haben wir uns zusammengeschlossen mit den roten Schlips und mit den blauen Schlips. Und die Freien Vogländer, die haben nur eine Nadel. Diese vier Zünfte sind heute zusammengeschlossen. Vier Zünfte sogar? Ja. Ja. Es gibt noch andere kleine Versplitterte, aber die erkennen wir nicht so an, weil die nicht so zünftig sind wie Sie. Für Nordamerika sind da Sie, gibt es da noch was in Kanada? Oder ist in Kanada ist ein Altgeselle in Toronto, auch ein guter Freund von mir. Wie heißt der? Dirk V. Aha. Und wir besuchen ihn mal, er kommt mal hier runter. Aha. Und wir sind noch vier von den Alten, die hier geschrieben sind. Wir sind geschrieben, das heißt, man sagen, hier am Buch geschrieben. Also ich bin nicht ganz alleine. Und ich habe einen jungen Nachfolger, aber er ist Däne von Kopenhagen. Ja, also er wohnt aber auch in Florida? In Daytona Beach hat sich selbst nicht gemacht und hat sich schön rausgemacht. Und, aber er wird mein Nachfolger. Ich bin lange genug, bin jetzt 50 Jahre Altgesell. Sie sind der älteste Altgesell, haben Sie gesagt, hier in Florida oder überhaupt? Nein, überhaupt. Oh mein Gott. 53 schon in Zürich, in der Schweiz. Aha. Und nächsten Monat habe ich meinen 60-jährigen Fremdenjubiläum, bin ich 60 Jahre Fremder. Aha. Fremder heißt fremdgeschrieben, von zu Hause weg. Ja, und was war zu Hause ursprünglich? Ich bin geboren in Wiek auf Föhr, auf der Insel Nordinsel Föhr, an der dänischen Grenze. Und war Ihr Vater schon Zimmermann? Nein, überhaupt nicht. Alle Seefahrer und mein Vater war ein Kaufmann. Aha. Aber, also der Seefahrerbart gehört nicht dazu? Ja, das war mein Großvater. Und ich weiß, dass wenn man auf Wanderschaft ist, Sie waren sicher drei Jahre? Drei Jahre und einen Tag. Und da sucht man sich natürlich auch irgendwo, dann landet man an, wie auch ein Seemann. Ja. Und sind Sie denn in Deutschland angelandet bei der Dame? Oder nein. Das ist aus zweiter Ehe ist das hier. Aha. Die habe ich aber auf Besuch in Deutschland kennengelernt. Ah ja. Und meine erste Frau war auch von Deutschland. Aha. Und haben gar nicht gedacht, dass Sie mal in Amerika landen, oder? Überhaupt nicht. Was haben Sie sich denn fürs Leben gewünscht? Was hatten Sie denn vor? Yes. Einen glücklichen Mann. Oh ja, einen glücklichen Mann. Das ist schön. Also, und ich meine, sind Sie auch aus dem Norden, oder? Nein, ich bin geboren in Königsberg. In Königsberg, ja, Ostpreußen, ja. Und, aber dann auch irgendwo im Westen gelandet, nehme ich mal an. Im Ruhrgebiet. Und da haben Sie sich kennengelernt? Nein, auf der Insel. Auf der Insel? Also Sie hat auch... Nein, ich musste da. Ich war in Sanatorium. Ah ja? Aha. Und dann, aber die Genesung geht dann schneller, wenn man einen Kurschatten hat, nicht? Wenn Sie reisen, reisen Sie auch mit Hut und Uniform sozusagen? Ja, da habe ich meist immer auch auf Weltreise hatte ich sie mit. Und da bin ich dann auf der Herberg in Australien gewesen. Letztes Jahr waren Sie. Und die meisten kennen mich ja. Ich meine, ich bin, glaube ich, einer, den alle kennen. Auch die Jungen waren viele auch hier und in Florida bei mir. Und auch wenn ich drüben bin, ich mache immer die ganzen, alle fünf Jahre haben wir ein Europa-Treffen. In jeder anderen Staat, in Frankreich, Schweiz, Deutschland, Belgien, Dänemark und so weiter. Sie sagten, Sie waren auch mal in der Schweiz. Waren Sie da nur länger oder waren Sie auf Wanderschaft? Also, nein, damals auf Wanderschaft. Habe ich drei Jahre, einen Tag war nicht lange genug. Ich bin ungefähr fünf Jahre gereist, bevor ich dann alles hinter mir hatte. Aha. Und da habe ich in Frankreich, ich war der erste Zimmermann, der nach dem Krieg in Frankreich gearbeitet hatte. Aha. Und in der Schweiz, da waren schon vorhin welche und so weiter. Aha. Und heute bekomme ich sogar eine Rente von Frankreich, von der Schweiz. Wenn man da mal gearbeitet hat. Weil man da gearbeitet hat. Ja. Offiziell. Ich meine, man muss ja so und so lange arbeiten während dieser drei Jahre. Also ja. Das dann gerade für eine Flasche Asbach uralt von der Schweiz und eine Flasche Hennessy von Frankreich. Jeden Monat. Ah ja, das ist aber doch ganz schön, wenn man so eine kleine Rente auch bekommt, die Erinnerung an diese schöne Zeit. Ja, aber ich nehme jetzt an, Sie sind ja auch ein Anlaufpunkt, nicht? Und Sie sind ja jetzt in Daytona und wer klopft bei Ihnen an und wie oft? Ja, die letzten zwei Jahre hatten wir gar keinen, aber jetzt hatten wir vor drei Wochen war einer hier und jetzt vor letzte Woche waren zwei junge Gesellen, 22 Jahre von Schleswig-Holstein hier, fixe Gesellen, die waren 10 Monate in Amerika und Kanada gewesen. Aha. Und sind jetzt nach Kanada hoch, weil sie da einen Rückflug hatten von Toronto und die treffe ich wieder in Erfurt zum Himmelsfahrtstreffen, ja, da wollen die auch hin, jetzt bin ich auch nochmal wieder da. Wenn sie bei Ihnen anlanden, wollen die arbeiten oder wollen die nur mal gucken? Ist schwer in Amerika zu arbeiten. Ja. Und weil man keine Arbeitsgenehmigung hat. Ja, eben. Also im Grunde darf man nur als Freiwilliger was machen. Offiziell, das klar, das verstehe ich. In Kanada kriegen Sie für ein Jahr Arbeitsgenehmigung. Ah ja. Deswegen, da haben Sie auch gearbeitet. Also müssten Sie quasi eine Arbeitsgenehmigung einholen, bevor Sie zu Ihnen kämen. Das ginge. Ja, ja. Das ist Amerika. Nein. Gibt es keine? Keine. Ich habe alles versucht damals. Ah ja, tatsächlich. Ah ja, das ist schade. Also im Grunde nur Besuch machen. Also aber Kanada geht. Also Sie können also der Absprung sein für das. So, man hat so ein bisschen Beschäftigung für den. Na klar, also ich meine, aber wie gesagt, das ist also alles offiziell darf man nicht arbeiten ohne Arbeitsgenehmigung, klar. Naja. Naja. Aber als Anlaufpunkt sind Sie offiziell eingetragen und. Ja, wir haben ein Herbergsverzeichnis von 53 Herbergen in der ganzen Welt heutzutage. Früher war das nur Europa. Also ein Bett darf es geben. Und wir müssen ein Bett geben eine Nacht und essen und Köm und Bier. Ah ja, was heißt Köm? Einen kleinen Schnaps, Schnaps und ein Bier. Aber eine zweite Nacht, muss er bezahlen oder muss sehen, wo er dann weitergeht oder bleibt oder sonst was. Ah, ja. Ich habe immer einen Atemlaufpunkt, wo ich immer eine Übernachtung habe und ein Essen habe. Das ist doch sehr schön. Also das und vor allem, ich meine, das ist ja weit verstreut. Also das ist gar nicht so einfach, dann eben mal von hier dann nach Kanada. Da müssten Sie das nächste Flugzeug aus Daytona nehmen. Und erst mal auf Ihre gute Kochkunst angewiesen. Zumindest, dass Sie noch Butterbrot packen für den nächsten Tag. Genau. Ja, und wenn Sie jetzt reisen, Sie haben gesagt, Sie reisen lieber mit Hotel. Also Sie gehen jetzt nicht diesmal, von Handwerker zu Handwerker? Nein. Diesmal, wir haben ein Haus gehabt in Deutschland und dann haben wir Verkauf anderthalb Jahre zurück. Jetzt gehen wir nächste Woche für 2 Monate nach Deutschland mit dem Auto vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und dann fahren wir rum und suchen unsere Freunde und Bekannte und auf eine Zunft haben wir etliche Feste und dann nehmen wir ein Hotel. Ja. Wer uns einladet, da zu Hause, sind wir auch dabei. Aber nicht, dass wir das. Ja, das erwartet man nicht. Das nein. ist schön, ja. Und wie gefällt Ihnen denn dieses Wanderleben? Das ist ja dann umgekehrt. Da sind Sie auf einmal der Wandergeselle, den Sie geheiratet haben, sozusagen. Das haut hin. Ja, das ist schön. Kein Problem. Ja. Sie ist die Mutter. Ja, na klar, das ist man braucht das. In Amerika sagt man den Mother. Ja, genau. Ja, absolut, das ist schön. Na, dann wünschen wir Ihnen noch viele weitere Jahre. Sie haben ja ein Baugeschäft, oder? Also, was macht Sie? Nächsten Monat werde ich 82. Ja, und? Ja, in Amerika arbeitet, bis man tot umfällt. Ja. Sie sehen so rustig aus. Ich glaube, dass Sie bestimmt noch auf der Dachkaube stehen. Ja, das mache ich auch noch. Aber lieber auf dem eigenen Haus, gell? Ja. Also, aber früher haben Sie Real Estate gemacht oder? Nein, wir hatten ein kleines Baugeschäft, wir beide zusammen und haben 85 Häuser zusammen gebaut. Sehr schön. Also Einfamilienhäuser oder? Ein Familienhaus. Naja, dann haben Sie den Baubogen jetzt überlebt sozusagen, das brauchen Sie jetzt nicht mehr. Und die stehen alle noch. Das ist schön. Das ist wichtig zu wissen. Ja. Also keine Termiten. Nein, die stehen alle noch. Okay. Alles klar. Na, dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise durchs schöne Europa, danke, die Sie jetzt auf 2 Monate festhält. Und dann geht's zurück wieder in die Sonne, in die Stadt. Ja, und wenn Sie dann Ihr müdes Haupt als Wandergeselle bei Bernd Martens oder bei seinem Nachfolger, einem netten Dänen, nach Daytona bringen möchten, dann sind Sie herzlich willkommen, wie Sie gehört haben und wissen. Und wir wünschen Ihnen bei Ihrer Wanderschaft 3 Jahre und einen Tag, eine lange Zeit, doch viel Vergnügen und viel Arbeit, da wo Sie sie finden. Und ich glaube, dass dieser schöne Brauch weitergeführt werden muss. Es ist einfach fantastisch, die Welt zu sehen, bevor man dann eine ganze Zeit lang